die ich nicht mehr tu. Ich bin frei, frei. Stelle jetzt das Warten an und lasse alle Leinen fallen. Ich bin frei, frei. Ich bin frei, frei, frei, frei. Die Welt ist frei und ich bin frei, frei. Ich bin nicht mehr an die Seite, hab es nicht bereut. Ich bin angekettet, rennt ihr um die Uhr, ich schlag die Zeit, Zeit. Wer hat das nur ausgehört? Ich fliege über euch hinweg, ich bin frei.